Die politische Abteilung des Vertreibungskomitees der TVJK veröffentlichte am 25. Mai eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt. Die USA haben über die Jahrhunderte dem koreanischen Volk unbeschreibliches Unglück und Leid zugefügt, sollen aber nun endlich die strategische Stellung der TVJK als erstklassiger Atommarkt und die Tendenz der Zeit richtig einsehen und ihre anachronistische, feindselige Nordkorea-Politik aufgeben. Diese prinzipienfeste Forderung ist eine Botschaft der Gerechtigkeit zur Verkündung des endgültigen Untergangs der sündenreichen, räuberischen USA und die letzte Warnung des Sonnen Korea an sie. Die feindlichen Kräfte, die den Frieden der Menschheit zerstörten und allerlei Verbrechen begingen, leiden nun an extremer Angst und Furcht und versuchen am Leben zu bleiben. Aber nur die USA sind immer noch besessen von dem Anachronismus und der Denkweise aus der Zeit des Kalten Krieges mit dem Glauben an ihre Unbesiegbarkeit und können nicht einmal ihren bevorstehenden bitteren Untergang wahrnehmen. Aus den politischen Kreisen wie dem Weißen Haus ertönen ungehemmt die blöden und provokatorischen Behauptungen, dass sie auf keinen Fall das Prinzip, die Entnuklearisierung Nordkoreas in erster Linie und die Unterbrechung des Drucks auf Nordkorea danach verändern wollen und dass die Änderung der Nordkorea-Politik der USA-Regierung ausschließlich von der Änderung Nordkoreas abhängt. Die Herren von Pentagon machen dummerweise der Öffentlichkeit zugänglich, dass während der vorgesehenen groß angelegten Militärübung RIMPEC zum ersten Mal in der Geschichte ein gemeinsames praktisches Vorgehen der USA, Japans und Südkoreas gegen die bedrohlichen ballistischen Raketen der TVJK geübt werde. Andererseits haben die heimtückischen USA Angst vor der vernichtenden Strafe im Falle der Nichtakzeptierung der prinzipiellen Forderung der TVJK. So bitten die US-Truppen in Südkorea unter dem Deckmantel der UN-Truppen durch die Lautsprechermitteilung an der militärischen Demarkationslinie in Panmunjom die niedrigste Seite darum, den gebrochenen telefonischen Kontakt zwischen den Militärs der TVJK und den USA wiederherzustellen und Gespräche wieder aufzunehmen. Die hartnäckige, feindselige Nordkorea-Politik der räuberischen USA ist ein Produkt des Anachronismus und der Unaufgeklärtheit sowie eine selbstmörderische Politik. Erstens ist sie ein Erzeugnis der anachronistischen Illusion, weil sie die veränderte Realität und die Zeittendenz ignoriert und nur die einseitige räuberische Begierde verfolgt. Anfang der 50er Jahre des vergangenen Jahrhunderts hatten die USA mit den Atomwaffen den Aggressionskrieg gegen die mit Gewehr ausgerichtete TVJK entfesselt und stehen aber heute einem unbesiegbaren Wesen mit der Wasserstoffbombe alias absolute Waffe auf dem Planet gegenüber. Wenn sie weiterhin die weltweite Tendenz ignorieren, von der Sucht nach Aggression und Krieg behaftet sind und sich an der unsinnigen Isolierung und Erdrosselung der TVJK festhalten, werden sie dementsprechend bittere Schande ernten und dafür teuer zahlen. Zweitens ist die feindselige Nordkorea-Politik der USA ein Fabrikat der Unwissenheit und Unaufgeklärtheit, das ohne winziges Kennen des Gegners nur vom Gesetz des Dschungels ausgeht. Endlich sollen die USA ihren Gegner richtig begreifen, die Realität anerkennen, auch wenn es für sie qualvoll ist, und ihre dumme Nordkorea-Politik nachprüfen und erneuern. Nur dies ist die kluge Wahl zur Vermeidung des Albtraums und Missgeschicks. Drittens ist die feindselige Nordkorea-Politik der USA ein Selbstmordmittel, mit dem die Amerikaner von selbst ihr katastrophalstes Ende beschleunigen. Die Geschichte der Auseinandersetzung zwischen der TVJK und den USA hat das unbestreitbare Gesetz hinterlassen, dass der Sieg immer dem Sonnen Korea gehört und die Niederlage das Verhängnis der räuberischen USA ist. Die USA sollen aus der Vergangenheit und der heutigen Realität die künftigen koreanisch-amerikanischen Beziehungen schlussfolgern, die ihre feindliche Politik gegen die TVJK mit sich bringen wird. Erst wenn die USA ihre anachronistische, feindselige Nordkorea-Politik so schnell wie möglich zurückziehen, bevor es ganz zu spät wird, können sie die Gelegenheit haben, einem hoffnungslosen Unglück zu vermeiden.